Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi. Jetzt spreche ich mit Jens Seitenbusch auf dem TDPA, auch wenn es hier gar nicht um den TDPA geht. Hallo Jens. Ja, hallo. Du brauchst übrigens gar nicht nach vorne beugen, das klappt so. Das ist ein tolles Gerät. Ich schneide das auch raus, vielleicht. Okay. Wir möchten uns aber jetzt hier über den Online-Parteitag unterhalten. Du hast einen dicken Engel, hast du 3 Stunden mit verschiedenen Leuten über den Online-Parteitag gesprochen. Jetzt sag uns mal eben, was der Online-Parteitag ist. Ja, das ist ein spannendes Konzept, was zum Teil aus der schwedischen Mitgliederversammlung abgeleitet ist. Die schwedische Piratenpartei macht ähnliche Dinge schon länger. Da geht es eigentlich darum, dass man sich nicht nur an 2 Tagen räumlich irgendwo trifft und alles, was dann sozusagen gemacht werden muss, in ganz wenig Zeit reinpresst, sondern dass man sich für viele von diesen Dingen einfach vielleicht 4 Wochen Zeit lässt stattdessen und das eben elektronisch online macht. Kann man sich im einfachsten Fall so vorstellen, dass man zum Beispiel ein Forum benutzt, wo man diskutiert. Und ja, jetzt, aber wir haben doch jetzt schon die Diskussion um die ständige Mitgliederversammlung. Warum kommst du denn zu einer anderen Idee um die Ecke? Ja, der Online-Parteitag unterscheidet sich halt von der ständigen Mitgliederversammlung in verschiedenen Teilen. Ich hatte das ja ursprünglich auch geblockt als Kompromiss zwischen den beiden Lagern, die sich da so ein bisschen gebildet haben. Einerseits diese ständige Mitgliederversammlung hat ja nicht nur den Aspekt des elektronischen, sondern auch des ständigen. Und die andere Debatte, so nach dem Motto, das können wir überhaupt gar nicht machen, weil das ist irgendwie nicht datenschutzkonform und sonst wie. Die beiden Dinge kann man aus meiner Sicht vereinigen, wenn man dann ein paar Dinge sich überlegt. Und der Punkt, warum es jetzt so wichtig ist, darüber zu reden, ist, dass das die einzige Möglichkeit ist, den Parteitag in Neumarkt elektronisch ein bisschen aufzupimpen, sage ich mal dazu. Wir haben das im Dicken Engel dann nach langer Diskussion genannt Online-Assisted-Parteitag. Weil es ja eigentlich kein Parteitag ist. Weil wir natürlich jetzt dieses Jahr im Vorgang der Bundestagswahl natürlich in Neumarkt jetzt keine juristischen Risiken eingehen wollen, indem wir jetzt neue Beschlussverfahren ausprobieren, die hinter vorm Richter landen. Aber viele Elemente meines recht umfangreichen Vorschlags in dem Blog, den ich gemacht habe, lassen sich eben auch einzeln modular anwenden und die könnten auch in Neumarkt schon zum Tragen kommen. Ich habe ja gerade ein bisschen provokant gefragt, ich weiß es ja und habe ja gesagt, warum brauchen wir es auch noch mit dem Online-Parteitag, wenn wir doch schon die SMV oder den dezentralen Parteitag diskutieren. Der Online-Parteitag, den du jetzt vorschlägst, der steht ja gar nicht in Konkurrenz zu einer ständigen Mitgliederversammlung. Das heißt, man muss gar nicht über ein Entweder-Oder sprechen. Es wäre durchaus möglich, dass die ständige Mitgliederversammlung weiter vorangetrieben wird, unabhängig von dem, was ein Online-Parteitag ist. Es würde ja sogar parallel funktionieren. Jetzt müssen wir aber erstmal, bevor wir auf die Details, auf die Vor- und Nachteile eingehen, darüber sprechen, was macht denn den Online-Assisted-Parteitag aus? Ja, genau, das hast du ganz recht. Eigentlich ist das nicht ein Problem. Die SMV hat ja das Problem, sie müsste dann in Neumarkt erst eine Satzungsänderung machen, dann könnte man es den nächsten Parteitag wiederum irgendwie so machen, wie es da steht. Nützt uns jetzt in diesem Jahr nichts, behaupte ich mal. Wir wollen ja auch Richtung Bundestagswahl zum Beispiel ein bisschen Beteiligung vielleicht online auch schon mal machen und nicht nur wiederum erst nur in die Satzung schreiben, ohne es zu machen. Der Online-Parteitag hat aus meiner Sicht einen Hauptpunkt. Das ist eine 4-wöchige Phase der Benutzung von Online-Tools. Das sind zu standardmäßig zum Beispiel ein Forum. Es kann aber auch ein Wiki-Arguments-Ding sein. Sagen wir erstmal, welches Tool auch immer. Welches kommen Tool wir gleich auch immer. Noch mal zu. Ja? Genau. Und der Trick ist halt der, ansonsten hat dieser Online-Parteitag eben ganz viele klassische Aspekte von klassischen Parteitagen. Und das hat auch sehr viele Vorteile, denn wie ich mir das vorstelle, akkreditiert man sich elektronisch, zum Beispiel indem der Bundesvorstand eine Rundmail schickt, so wie er das soll hier soll. Unterschied machen. Zu irgendwelchen Forendiskussionen ja sein. Ne? Genau, es ist nämlich ein leeres Forum sozusagen, es ist also ein leerer Platz, den wir schaffen. Man nennt das Instanz im IT-technischen Sinne, aber das heißt einfach nur, wir machen ein neues Forum auf mit all den Leuten, die an dem Parteitag teilnehmen müssen. Genauso wie man jetzt, wenn man nach Neumarkt kommt, kriegt man ja ein Bändchen, wenn man sich akkreditiert, da steht eine 6-stellige Nummer drauf. Und beim Online-Parteitag akkreditiere ich mich halt zum Beispiel jetzt per E-Mail-Austausch oder mit einem Token und kriege dann auch quasi ein virtuelles Bändchen und dann darf ich halt in diesen frischen Forumsbereich rein. Und in diesem Bereich haben wir dann auch zum Beispiel die ganzen Anträge, die wir ja schon elektronisch vorliegen haben, durch die Antragskommission reingegossen, zum Beispiel als Diskussionsgegenstände. Und alle, die dann sich akkreditieren, sammeln sich dann und diskutieren über diese Anträge zum Beispiel. Bin ich dann meinen bürgerlichen Namen angemeldet? Das kann man wählen. Grundsätzlich würde ich vorschlagen, dass es nicht notwendig sein muss, weil es kann ja die Akkreditierungsnummer also sein. Also entscheide ich als Mitglied, ob ich das möchte oder nicht. Genau, so. Das wäre eigentlich die Idee. Das ist ja beim normalen Parteitag auch so. Es ist ja so eine Zwischenform der Privatsphäre. Man hat sozusagen das Bändchen, aber wenn man dann am Saalmikro steht, jetzt zum Beispiel in Bochum, hat man ja auch kein Namensschild, aber wenn ich den zufällig kenne, der da am Mikro steht, weiß ich natürlich, das ist der Tobi. Und andere Leute wissen es vielleicht eben nicht, also es ist nicht wirklich anonym, aber eben auch nicht wirklich klar. Also wenn ich mich jetzt ein bisschen mehr verstecke, als du und ich das tun, dann kann man das recht anonym machen. Grundsätzlich könnte man diesen Online-Parteitag in dieser Phase aber auch sogar komplett anonym machen, wenn man Aufwand treibt und zum Beispiel diese Techniken nutzt, die wir auch vor Liquid Feedback geschaltet haben, sodass die Mitglieder der Datenbank grundsätzlich abgekoppelt ist von dem. Mhm. Ich glaube, das ist aber nicht notwendig, weil der Online-Parteitag, wie ich mir das vorstelle, geht eben tatsächlich 4 Wochen lang in diesem Medium. Ja. Und danach wird dieses Medium auch wieder geschlossen. Es ist also wirklich eine Öffentlichkeit, die nur einen bestimmten Zeitraum dauert, genau wie die Öffentlichkeit in Bochum vor Ort das auch war. Und danach wird das wieder geschlossen und dann kann man das zum Beispiel auch wieder anonymisieren also und aufbewahren. Also stellen wir das dann so vor, da ist ein Programmpunkt, den möchte ich einbringen und dann können die Mitglieder darüber diskutieren, sich ihre Meinung bilden. Sie haben 4 Wochen Zeit, im Gegensatz zu dem Parteitag. Wir erzählen ja dem Parteimitglied, bei uns kann ja jeder mitreden. Das Mitreden sieht aber am Parteitag bei der Größenordnung, in der wir mit der Piratenpartei arbeiten, sieht das ja so aus, dass ich ja vielleicht gar nicht zu Wort komme, dass eine Rednerliste auf einmal ganz schnell geschlossen wird oder es 7000 andere Probleme gibt, die dazu führen, dass meine versprochene Teilhabe sowieso mal gar nicht funktioniert. Wir brauchen gar nicht darüber sprechen, dass es auch ein offenes Geheimnis ist, dass die Reihenfolge der Programmanträge, die drankamen auf dem Bundesparteitag, dass da geschoben worden ist. Das ist kein Geheimnis mehr, weil den Piraten bleibt sowas ja selten geheim und hier ist es auch nicht geheim geblieben, ohne da jemanden kritisieren zu wollen. Aber das ist ein Problem mit der Teilhabe. Ne? Das alles ist im besten Wissen und Gewissen passiert, aber Zweck heiligt nicht die Mittel. Wir wollen das anders haben. Deswegen wäre das natürlich ein Weg. Dann habe ich noch notiert, die Frage wird natürlich kommen, wie bindest du denn dann Offliner ein? Ja, auch diesen Aspekt hatte ich schon im Ursprungskonzept berücksichtigt. Es gibt verschiedene Optionen. Ich würde mir wünschen, dass wir das so machen, dass wir während dieses 4-wöchigen Zeitraums in den dezentralen Gliederungen, sei es KVs oder im Extremfall, wenn es nichts anderes Höheres gibt, einen Landesverband nimmt und dann in diesem 4-wöchigen Zeitraum 1 oder 2 normale Stammtrifftreffen anbieten, die allen Leuten, die jetzt den Bedarf haben, zum Beispiel in Münster, wenn jemand gar kein Internet hat oder auch gar keinen Computer oder das auch nicht bedienen kann, kommt er zu dem Treffen in diesem Zeitraum und lässt sich helfen. Da wir Piraten ja offen sind, werden wir natürlich jeden unterstützen, der in dem Kreis, in dem jeweiligen Kreisverband eine Frage stellt und sagt, hör mal, ich bin da zum Beispiel mit der Rentenpolitik nicht einverstanden, wie das im Antrag steht und ich würde da gerne meine Meinung einbringen. Dann könnte ich das auf diesem Wege tun. Genau, also die Idee bei dem Online-Parteitag ist, dass man sehr stark auch die dezentralen Gliederungen vor Ort einbindet. Das ist sozusagen die Ergänzung, damit es eben nicht nur auch sozusagen wiederum in so einer Sphäre stattfindet, wo viele Leute vielleicht doch noch keinen Zugang zu haben oder Schwierigkeiten mit haben und dann sind die Gliederungen gefordert, sozusagen das für ihre Mitglieder regional abzubilden. Das ist das Schöne daran, das skaliert nämlich, wie man so schön sagt. Das heißt, wir haben es auch sehr viele Schultern verteilt und die Leute haben ja schon diese Ansprechstellen. Also ich möchte den Begriff skalieren, der in dem Zusammenhang gerne benutzt wird, mal eben erläutern. Damit ist gemeint, etwas, was mit 5 Leuten funktioniert in einer Gruppe, muss nicht unbedingt mit 5000 oder 50.000 funktionieren. Und das meinen wir immer bei diesem System mit Skalierbarkeit. Denn Kreisverbände, die haben eine Größenordnung oder nicht zu erwarten, eine Größenordnung von 5000 Mitgliedern. Folglich ist es eben skalierbar und es funktioniert dezentral und verteilt. Jetzt möchte ich überleiten zu dem Lieblingsthema von Piraten, das Tool. Yeah. Was für ein Tool soll das sein? Und wir haben ja, die Uhr tickt, wir können ja nicht mal eben ein Tool entwickeln. Wie könnte das funktionieren? Ja, auch dafür hatte ich schon Vorschläge gemacht. Wir haben auch sogar schon Interessenten. Zum Beispiel haben die Bayern auf ihrem letzten Landesparteitag eine Abwandlung von Wiki-Arguments geschrieben, das nannten die LPT-Arguments. Mhm. Das ist sogar schon im Einsatz gewesen und die Leute, die da mitgemacht haben, sind auch im dicken Engel gewesen und sind schon in der kleinen Pseudo-Arbeitsgruppe, die wir jetzt haben. Und das sind also einfach Tools, die es schon gibt, die entweder modifiziert werden oder eben die bestimmte Schnittstellen. Das kann im einfachsten Fall ist es ein Forum oder ein Wiki-Arguments. Wir brauchen gar nicht neue Tools und wir müssen auch nicht viel programmieren, weil wir die Daten alle schon haben. Wir müssen sozusagen die Datenflüsse nur miteinander verbinden. Und dafür arbeiten wir gerade daran, dass wir ein kleines Schauobjekt machen, wie man es so nennt, oder ein Prototyp. Das wäre meine nächste Frage. Was tust du denn jetzt, damit das auch zum Tragen kommt? Weil das relativ schwer zu erklären ist, gerade für Nicht-ITler. Und man will sich natürlich dann auch nicht nur belabern lassen. Ich habe mit dem Bundesvorstand schon gesprochen. Und die haben tatsächlich auch gesagt, die Zuständigen, wenn du etwas hast, was vorzeigbar ist, dann gucke ich es mir auch an. Mhm. Die Zusage haben wir sozusagen und deswegen machen wir jetzt was Vorzeigbares. Wer aus dem Bundesvorstand hat die Zusage gemacht? Ich habe mit Klaus Peukert in meiner Tagen gesprochen und der sagte, sobald es was Vorzeigbares gibt, gucke ich es mir an. Wenn es jetzt eben noch nichts Vorzeigbares gibt, Klaus, wenn du das hörst, ja, zu diesem Zeitpunkt ist, glaube ich, unser Podcast zur SMV noch nicht online, aber ich habe dir gesagt, hör dir das von Jens an, damit du informiert bist und das ist dann die beste Gelegenheit. Ich werde ihm das auch twittern. Wir haben tatsächlich gestern Abend nämlich darüber über die SMV noch mal gesprochen. Ja, es ist keine Konkurrenz, aber ich hoffe, dass wir mit den paar Leuten, die jetzt schon da sind, im Februar noch den Prototypen fertigstellen können. Da geht es eigentlich nur um eine Verbindung von verschiedenen Datenflüssen. Wer zum Beispiel die Antragsviewer von dem Jan Scheiball kennt, der sehr hilfreich war in der Vorbereitung von Bochum, viele werden ihn vielleicht kennen, der hat da schon gesehen, dass die ganzen Anträge sind ja nummeriert und die waren in diesem Tool eben auch schon elektronisch aufbereitet. Die hatten ja alle so ein bestimmtes Format und solche, das hat er alles schon gemacht. So, fassen wir mal zusammen. Wir haben ein Tool, es ist jetzt in der Erprobungsphase. Bis Ende des Monats soll es theoretisch zum Anschauen schon mal verfügbar sein. Es ist bisher die einzige Möglichkeit, die umsetzbar wäre bis Neumarkt. Also zumindest ist dir und mir keine andere Variante bekannt. Und wenn wir nach dem Konzept die bessere Idee schlecht die gute arbeiten, dann müsste jemand mit etwas Besserem um die Ecke kommen. Wenn ich jetzt dann als Mitglied meinen Antrag dort dann diskutiert habe, dann müssen wir noch den Punkt ansprechen, wie soll das denn auf dem Bundesparteitag laufen? Wird es dann so sein, dass auf dem Bundesparteitag gibt es einen Tagesordnungspunkt, der sagt, so, jetzt machen wir Programmanträge und diese Programmanträge, die werden dann abgehandelt mit, so, wir haben PA 4711, ja oder nein. So wäre das dann? Ja, das kann man natürlich wählen, wie all diese Dinge. Ich muss nur mal dazu sagen, weil du das gerade dargestellt hast, als würde man Anträge nochmal wieder in den Online-Parteitag reingießen. Ich glaube, das Verfahren der Antragstellung mit der Antragskommission sollten wir beibehalten. Mhm. Und die da gefilterten Anträge werden in den Online-Parteitag automatisiert reingeschubst. Deswegen haben wir nämlich da gar kein Problem. Man kann gar keine neuen Anträge stellen. Die stellt man auf dem herkömmlichen, altbekannten Wege. Mhm. Das ist auch ein Vorteil, weil sich nicht alles gleichzeitig ändert. Mhm. Und die würden dann eben automatisiert, die sich diesen Prozess durchlaufen, den wir schon auch in Bochum hatten, die werden automatisch da eingegossen. Und zu diesen Anträgen kann ich dann Stellung nehmen und zum Beispiel vielleicht noch Änderungen verlangen, oder auch schon mal ein Mehrheitsverhältnis abbilden durch Weak Arguments und dann habe ich quasi entweder eine Abstimmung oder eine Vorabstimmung. Mhm. Das hängt jetzt davon ab, wie mutig man ist. Wenn man sagt, ich will das da schon abstimmen und es soll nicht geheim sein, kann ich da theoretisch sogar abstimmen. Das wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein, da wird es eine riesen Diskussion geben. Sondern dann würde man sagen... Diskutiert nicht so viel, nutzt das Tool einfach. Genau, man nutzt das Tool und dann sieht man schon, aus der Benutzung kann man zum Beispiel schon eine Reihenfolge erstellen, eine ähnliche Reihenfolge, wie die bisher in den Umfragen etwas schwieriger gefolgert ist für die Tagesordnung. Wir können jetzt schon mal festhalten, das Tool wird nicht perfekt sein, es wird Fehler haben und es ist verbesserungswürdig. Genau. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Richtig, deswegen ist es auch gut, solche kritischen Sachen da erstmal rauszunehmen. Aber trotzdem nützt uns das halt was, weil wir uns dann trotzdem im Neumarkt natürlich treffen können. Das ist im Moment der Punkt. Mhm. Wir treffen uns trotzdem im Neumarkt und können auf die Ergebnisse des Online-Parteitag-Vorbereitung zurückgreifen. Wie das natürlich dann zurückgegriffen wird, ist natürlich letztendlich Entscheidung der Versammlung. Das ist klar, diese Hoheit können wir natürlich ohne Satzungsänderung nicht aushebeln, wollen wir auch gar nicht. Und deswegen kann sich die Versammlung dann entscheiden, ob sie den Vorschlägen komplett folgt, die da in dem Online-Tool gemacht wurden, oder ob sie Teile davon nimmt, zum Beispiel als Tagesordnungsvorschlag, oder ob sie bestimmte Anträge zum Beispiel auch komplett ohne Debatte einfach übernimmt. Man könnte der Versammlung auch vorschlagen, einen Tagesordnungspunkt. Ja, wir haben hier den Thomas Weyers und der möchte gerade mal zwischendurch was fragen und stört unseren Podcast. Jetzt sofort. Okay. Wir sind in ungefähr, wartet 120 Sekunden, dann haben wir die Sache mit dem Online-Parteitag durch. Ja? Also es wäre dann schlussendlich so, dass man der Versammlung vorschlagen könnte, dass man die bereits diskutierten Programmanträge vielleicht bevorzugt behandelt und einfach durch Abstimmung nach vorne bringt. Und wenn wir ja gelernt haben, dass man in Bayern mit dem System, mit dem grundlegenden System schon sehr erfolgreich war, spricht natürlich eigentlich nichts dagegen, das einfach mal auszuprobieren, oder? Ja, und es hat noch einen weiteren Vorteil, nicht nur, dass man vorschlagen kann, diese Dinge zu behandeln, sondern wir haben ja in Bochum das Problem wirklich oft gehabt, dass während der Rednerliste nochmal eine Schlacht um Worte bei Anträgen stattfand. Ne? Was weiß ich, dieses Wort ist aber ganz schlimm und dieser Passus ist ganz böse. Ja, ja. Und dann kann die Versammlungsleitung in Neumarkt diese Leute wirklich dann bei der Hand nehmen und sagen, du hattest jetzt 4 Wochen Zeit, bei dieser Formulierung das zu kritisieren. Hast du das auch getan? Ist daraus ein Änderungsvorschlag geworden oder nicht? Oder kommst du jetzt hier einfach angereist und machst die Welle? Das kann man dann eben ein bisschen begrenzen im Vergleich. Es kann ja sonst passieren, dass ganze Anträge verurteilt werden. Ne? Und Ja, genau. Und da ist es dann besser. Man kann als Versammlungsleiter besser damit umgehen. Man weiß schon, dass die meisten Leute über diese Anträge eben schon durchgeguckt haben. Und vielleicht gibt es dann schon vorliegende Änderungsanträge, die derjenige in seinen Antrag eingearbeitet hat oder die sofort zur Verfügung stellen. Die müssen dann nicht erst vor Ort noch ausgearbeitet werden. Ne? Mhm. Das spart schon Zeit. Ja, wunderbar. Ja, und wir haben noch, glaube ich, einen wesentlichen Vorteil vergessen zu erwähnen. Wir brauchen keine Satzungsänderung dafür. Und wir haben noch einen, erstens das, genau, wir können das sofort machen. Es ist auch in dem Bereich, wie wir es entwickelt haben, risikolos. Steht schon auf, ja. Und der noch größere Vorteil ist, ich hoffe, dass in den 4 Wochen davor wesentlich mehr als nur 2000 Leute sich beteiligen. Da hätten wir natürlich dann gewonnen. Jens, ich danke dir. Ja, vielen Dank dir. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.